Winnetou durchschnitt den Riemen, womit er an Pida hing, und im gleichen Augenblick hatte uns Santa erkannt, hob sein Gewehr und schoss. Aber durch das Abschnellen Winnetous bekamen Pida und ich einen solchen Ruck, dass der Schuss fehlging. Santa begriff sofort, dass er zu einem weiteren Schuss keine Zeit mehr hatte. Winnetou flog geradezu auf das Boot los. Erreichte er es, würde er tauchen und es umstürzen. Dann war der Weiße verloren. Aber der ruderte wie besessen davon, uns noch mit wüsten Drohungen bedenkend. Kein Schwimmer kann ein Boot einholen, das durch Ruder im reißenden Wasser abwärts getrieben wird. Der ganze Vorgang hatte sich in etwa einer halben Minute abgespielt. Und doch erschienen, als Santa im Nebel verschwand, schon einige Apachen, die die lauten Rufe und den Schuss gehört hatten. Sie halfen mir mit Pida an Land, wo ich den jungen Kiowa losbinden ließ. Winnetou gab sofort seine Befehle. Meine roten Brüder mögen sich alle schnell fertig machen. Santa ist soeben in einem Kanu den Fluss hinunter. Wir müssen ihm nach. Was wird aus dem Hawkins und unseren beiden Gefangenen? Die überlasse ich dir, mein Bruder Charlie. Winnetou muss diesen Santa, den Mörder seines Vaters und seiner Schwester, haben. Wir müssen uns alle trennen. Ich glaubte länger, bei meinem lieben Bruder sein zu können. Doch Manitou, der große Geist, hat plötzlich dagegen gesprochen. Wie gern würde ich mit euch reiten, aber es ist meine Pflicht, für Sam Hawkins zu sorgen. Ich darf ihn nicht verlassen. Winnetou wird nie etwas von dir fordern, was gegen deine Pflicht ist. Aber wenn der große Geist es will, werden wir uns in einigen Tagen wiedersehen. Wo, mein Winnetou? Dort, wo sich das Wasser dieses Flusses mit dem Rio Boxo den Natchitoches trifft. Am linken Ufer wirst du einen Krieger finden, wenn ein Zusammentreffen unmöglich ist. Und wenn ich keinen Krieger dort sehe? Dann bin ich hinter Santa her und weiß nicht, wohin du kommen sollst. Dann reite mit deinen drei Gefährten nach St. Louis zu den Bleichgesichtern, die den Pfad des Feuerrosses bauen wollen. Aber ich bitte dich, zu uns zurückzukehren, sobald du kannst. Ein fester Händedruck, dann wandte er sich ab, bestieg sein Pferd und trieb es ins Wasser. Bald war er mit seinen Kriegern, unseren Blicken im Nebel entschwunden.